Blieb von den Sauriern nur ein Haufen Knochen übrig? Genau genommen sind die Saurier gar nicht ausgestorben. Ein paar ihrer Nachkommen haben die große Katastrophe überlebt und leben mitten unter uns. Wir sehen sie jeden Tag. Sie heißen Spatz, Taube oder Amsel. Es sind die Vögel. Sie stammen direkt von den gefährlichen Raubsauriern ab, und das kann man erkennen, wenn man sich einen Vogel einmal genau anschaut. Der erste Vogel der Welt, der Archaeopteryx, war von einem Dino kaum zu unterscheiden. Er hat fast den gleichen Knochenbau. Allerdings wuchsen ihm schon Federn statt Schuppen. Das war ein Vorteil. Federn halten warm und sie wachsen nach. Wenn dagegen die empfindliche Flughaut eines Pteranodons einmal riss, war es aus mit dem Fliegen. Schon zu Lebzeiten der Dinos hatten ihre engen Verwandten, die Vögel, viele Arten gebildet. Genau wie die Säugetiere retteten sie sich in die Erdneuzeit. Der Spatz hat seinen großen Bruder, den Tyrannosaurus Rex, überlebt.